You know what's clutch? Willkommen zu Klatsch, dem Podcast der Facebook-Seite NBA aktuell und dem dazugehörigen Crunchtime-Blog. Mein Name ist Pascal. Und Timo ist auch wieder am Start. Ich grüße dich. Alles gut? Servus. Natürlich. Trotz des Spiels gestern? Lass mich in Ruhe. Ach komm. Genauso wie letzte Woche können wir sagen, bei uns läuft es beiden nicht so wirklich. Aber meine Bilanz ist positiv. Ja. Danke. aber ich glaube, um die Heat und die Nets geht's heute gar nicht, oder? Also wir machen jetzt mal, Also wir reden jetzt über drei Themen der Woche, sag ich mal. Kann man, glaube ich, so nennen. Wie schon in der letzten Woche, danach haben wir wieder so ein kleines Ranking, das wir bequatschen wollen, weil das kommt mir immer so vor, als hätte das würde sich das einiger Beliebtheit erfreuen. Und ja, deswegen lass mal dann mit dem Thema der Woche anfangen. Es ist leider ein bisschen veraltet schon, so wie wir den Podcast eigentlich am Wochenende aufnehmen wollten, hat sich jetzt auf Dienstag verschoben. Jimmy Butler halt. Da wurde von Tom Thibodeau gesagt, er ist schon ein Star. Einige Leute sagen, ja, er ist definitiv All-Star oder muss All-Star werden. Und er selbst, so wie er halt ist, sagt aber, nee, ich bin einfach nur ein Rollenspieler in einem echt guten Team. Star sollte oder wird nie neben meinem Namen stehen. Wie ist denn so deine Position? Was hältst du von Jimmy? Ja, Jimmy hat sich in dieser Saison echt sehr gesteigert. Und wenn er wirklich das Tempo hält und seine Stats halten kann, sehe ich da jetzt kein wirkliches Problem dabei, dass er All-Star wird. Und dieses Understatement finde ich, einerseits finde ich das sehr sympathisch, aber andererseits kann man sich auch, wenn man so in die Saison gestartet ist und so einen Schritt nach vorne gemacht hat, ruhig mal ja etwas mehr rausnehmen und etwas selbstbewusster auftreten, weil ich glaube schon, dass er in dieser Saison zum Star reifen wird. Und ja, also All-Star ist eigentlich ein No-Brainer, wenn er das Leistungsniveau halten kann. Da gehe ich auch von aus. Vor allen Dingen halt, weil wir ja auf der, ja, was ist er jetzt? Ist er Shooting, ist Shooting Guard, wird wahrscheinlich dann als Backcourtler gelistet. In der All-Star-Liste, da haben wir natürlich einige No-Brainer so, die sich auch einiger Beliebtheit immer erfreuen. So ein Kyrie Irving, ne, amtierender All-Star-MVP, wird wahrscheinlich zu 100%iger Sicherheit dabei sein. D-Wade hat eine unfassbare Fanbase. Ob das clever ist, dass er dann nochmal, ich weiß gar nicht, nach New York ist das All-Star-Game, ja. Ob er dahin fliegt und dann jetzt, anstatt ein bisschen die Gelenke zu schonen, da mit den jungen Wilden irgendwie rumhüpft. Gut, müssen wir mal gucken. An sich aber wäre es, glaube ich, schon von der, also aktuell gesehen wäre das schon eine Farce irgendwie, wenn die Coaches sich aber nicht dazu bereit erklären würden, ihn halt nachzunehmen. Weil fast 22 Punkte, fast 50% aus dem Feld. Gut, den richtig guten Dreier hatte er irgendwie noch nie. Naja, also statistisch vielleicht schon, aber so über einen längeren Zeitraum, vor allen Dingen mit einem erhöhten Dreiervolumen halt nicht. Ansonsten ist das für mich auch so einer, der so ein bisschen das Total Package hat. Ne? Also elitäre Defense, jetzt weiß er auch offensiv, wo der Korb hängt, weiß sich vor allen Dingen jetzt auch zu helfen. Ne, letztes Jahr haben wir ja, ich weiß gar nicht, irgendwann in irgendeinem Podcast haben wir es ja schon mal angesprochen, dass er da unter 40% war aus dem Feld, was ja schon irgendwie ein bisschen enttäuschend war. Ja, und jetzt reboundet er noch besser, verteilt noch mehr Assists. Also ich feiere Jimmy enorm, muss ich sagen. Also kann mir auch keiner erzählen, dass der irgendwie ein austauschbarer Spieler ist, wie es ja immer bei so einer, ja, bei dieser ganzen Sache so, wer ist ein Star, wer ist ein wirklich guter Rollenspieler, wird ja häufig gesagt, ja, nimm Danny Green Oder habe ich, glaube ich, auf Twitter letztens gesehen, nimm Danny Green, pack ihn zu den Warriors, für Klay Thompson wären die Warriors dadurch schlechter. So, gut, da müsste man vielleicht diskutieren. Nehme ich jetzt aber Danny Green, pack ihn zu den Chicago Bulls, glaube ich schon, dass die nicht diesen guten Start gehabt hätten, den sie jetzt gehabt haben. Oder wie siehst du das? Ja, bin ich ganz bei dir. Ich finde sowieso solche, ja, aus den Haaren herbeigezogenen, ja, wie soll ich sagen, Vergleiche oder, ja, Wechsel sowieso irgendwie total unverständlich, weil jedes Team funktioniert anders und eigentlich kann man bei kaum einem Spieler sagen, dass er garantiert unter den und den Bedingungen funktioniert. Gut, LeBron James wird wahrscheinlich in jedem Team abliefern. KD ist wahrscheinlich dasselbe. Aber ich meine, Danny Green ist ja mehr oder weniger wirklich Sixth Man bei den Spurs und ich glaube nicht, dass eine Starterrolle ihm zum Beispiel wirklich gut tun würde, auch was seine Effektivität betrifft. Ja, aber ansonsten völliger Schwachsinn eigentlich sowas und bin ich ganz bei dir. Ja, es ging, glaube ich, halt darum, dass Clay ja so ein Muster gültiger, weiß ich nicht, 3-and-D-Typ ist, was Danny Green ja auch ist. Wobei, muss ich jetzt sagen, nicht, dass wir dann nachher wieder böse Kommentare kriegen. Also, soweit ich mich erinnern kann, ich weiß jetzt nicht, wie es in den Playoffs oder in gewissen Matchups gewesen ist, aber Danny Green war, glaube ich, meines Wissens nach in den letzten 3 Jahren ziemlich häufig Starter. Ich glaube, Bellinelli war letzte Saison auch ein paar Mal auf der 2 für ihn. Oder ich weiß nicht, ob er da verletzt gewesen ist, aber ich meine schon, dass er Starter gewesen ist. Weiß ich jetzt nicht. Müsste man da nochmal eventuell nachgucken, aber das können wir dann gleich off-air ausdiskutieren, was jetzt richtig ist. Nur damit nicht gleich wieder böse Kommentare kommen, wie letztens bei Kirilenko. Hatet Klugscheißer. mich doch. Nee, Nein, aber. Quatsch. Nein, wenn ich mich da jetzt vertan habe, ich in meinen Erinnerungen habe ich Danny öfters von der Bank gesehen als Starter. Aber gut, ich Aber kann in den mich auch Finals doch irren. nicht, oder? In den Finals, da war er doch sogar mal irgendwie, vor 2 Jahren war er doch sogar in dieser Finals-MVP-Diskussion, wenn die Spurs denn gewonnen hätten. Weil er einen Dreier nach dem anderen geballert Ja. Das war brutal. hat. So, die ersten 3 Spiele waren er, glaube ich, da hat er echt. Naja. Gut. Ja, wie gesagt, ich kann mich da auch irren und wenn ich mich irre, dann möchte ich mich hier auch entschuldigen. Aber Ja, gut. nächstes Mal. Tablet nebenlegen, wahrscheinlich beide und Basketball Reference irgendwie aufschlagen, weiß ich nicht. Aber zum eigentlichen Thema, ich meine, ja, letztens war das nicht auch von KD sogar mal angezettelt, diese Sache mit Kawhi, ist Kawhi gut und Kawhi würde schlechter werden, wenn man ihn mit Paul George oder so austauschen würde, war das nicht nach den Ja, Finals? es war KD. Das sind irgendwie so Diskussionen, die gingen mir damals schon echt auf den Keks, also Ein auch. netter Tweet, den er kurz danach wieder gelöscht hat. Finde ich sowieso, ist jetzt so ein bisschen off-topic, aber das finde ich sowieso mal gut, wenn Leute in der Öffentlichkeit stehen, ihre Ja. Meinung äußern in sozialen Netzwerken und dann sich denken, oh Scheiße, und das dann wieder löschen. Das kann ich überhaupt nicht ab. Entweder du stehst zu dem, was du da gerade fabriziert hast, oder du hältst einfach den Mund im übertragenen Sinn. Also, Weiß gar nicht, ich glaube, das war ja sogar eine Konversation mit einem Fan oder irgendwie sowas, ne? Aber Ja, es hat sich nichtsdestotrotz irgendwie hochgeschaukelt. kann er zu stehen. Ich meine, er hat ja jetzt auch nichts Böses gesagt. Ist natürlich immer ein bisschen blöd, wenn man gegen ein Team verliert und auch von jemandem verteidigt wird. Und man dann im Nachhinein irgendwie, ja, nicht positiv über ihn redet. Ich sag's mal so, ich will es ja gar nicht so aufbauschen, aber naja. Muss jeder selbst wissen, aber ja, ich mach diese Vergleiche irgendwie. Ich mag diese Dinger halt nicht, so dieses Wenn und Aber, weil ich glaube, aber auch bei Jimmy Butler ist das Ding. Derrick Rose war jetzt ja so ein On-Off-Spieler, ne? Mal fit, dann hat er auch mal 50% aus dem Feld und 5 Assists und alles war gut. So, dann war er mal wieder ein paar Spiele raus, dann war er jetzt mal wieder mit 3 Spiele hintereinander drin. In dem einen hat er aber nur 10 gespielt, 10 Minuten. Und Taj Gibson ist verletzt und Gasol hat, glaube ich, auch nicht jedes Spiel gespielt. Ich finde, dann sollte man auch ruhig mal sagen, ey Jimmy, man muss bis zu diesem Zeitpunkt sagen, 15 Spiele sind es, glaube ich, die er jetzt auf dem Buckel hat. Du hast das zweitbeste, beste, je nachdem, welchen Maßstab man da ansetzen möchte, Team im Osten soweit jetzt als Viertjahresprofi getragen. Und ich finde diese Vergleiche, den ich ja irgendwie vor einer Woche angebracht habe und ich jetzt auf ein paar anderen Basketballportalen auch gesehen habe. Ich sage jetzt nicht, dass ich das irgendwie in die Welt gebracht habe, um Gottes Willen. Aber dieses Paul George, Jimmy Butler Ding. Siehst du da auch irgendwie Parallelen? Ja klar, beides sind elitäre Flügelverteidiger, haben dann irgendwann die Offensive für sich entdeckt. Aber ich finde, das ist dann bei Paul George noch ein bisschen extremer, weil er die Pacers wirklich teilweise alleine in der Offensive trägt. Und das ist bei Jimmy ja nicht der Fall. Der hat da ja noch so ein, zwei Leute, die ein bisschen unterstützen, aber an sich, also vom Grundprinzip her klar, kann man das schon vergleichen. Ja, also George ist natürlich der bessere Shooter, ne? Aber so in seiner Durchbruchssaison hat er 17,4 Punkte aufgelegt, 7,6 Rebounds und 4,1 Assists. So, Jimmy habe ich ja jetzt auch eben gesagt, ist bei 21 Punkten fast bei 50% aus dem Feld, was natürlich bedingt ist, dass er halt nicht so viel shootet wie George. Ja, 3 Assists, also hat auch immer ein Auge für seine Mitspieler und reboundet auch für seine Position recht gut, 5,9. Also ich sehe da auch, also muss ich jetzt mal ganz ehrlich so sagen, also wenn man da Paul George schon also in seiner Most Improved Saison irgendwie in das nächste Level gehoben hat, dann sollte man das bei Jimmy vielleicht auch machen. Weil er es jetzt einfach auch bewiesen hat, dass er ein Team in der Offensive ja nicht unbedingt tragen kann, aber zumindest ein Co-Star oder eine zweite Option sein kann, sagen wir mal so. Vielleicht sogar die Ja. erste. Also, da kann man sich gerne drüber streiten. Da bin ich der falsche Ansprechpartner für. Ich streite mich nicht gerne. Übrigens, ich entschuldige mich hiermit, ich habe mich vertan. Danny Green ist wirklich die meiste Zeit gestartet in seiner Karriere. Okay. Ja, der war aber auch ehemaliger D-Leader, glaube ich, ne? Das war doch immer bei den Finals in der Werbung irgendwie so. Ein Jo. Champion und ein Global Superstar und dann Jeremy Lin wurde gezeigt. Das war auch sehr, sehr lustig. Ja, okay, aber wenn du das jetzt mit Zahlen untermauern kannst. Ja, vor 2 Jahren, also hat er sogar, oder ist er sogar 80 Spiele gestartet, von 80 Spielen, die er gespielt hat. Letzte Saison hat er in 9 Spielen, in denen er gespielt hat, nicht gestartet und in dieser Saison in 16 von 17 Spielen. Wobei er wahrscheinlich, daher kam wahrscheinlich auch deine Wahrnehmung, nicht den Jimmy Butler gespielt hat und 40 Minuten auf dem Feld stand. Das wird wahrscheinlich, diese Wahrnehmung etwas verzerrt haben, weil irgendwo kommt die ja her. Ja, die allerliebe Spurs-Rotation. Ja, also ich denke mal so irgendwas zwischen 20 und 28, keine Ahnung. Also irgendwie sowas. Auf jeden Fall, sorry dafür. Ja, War läuft. nicht mit Absicht. Hast du Tut mir Danny Green Schaden. degradiert? Wie kannst du nur? Naja. Jetzt fange ich schon mit Spurs-Spielern an, ey. Nein, auf keinen Fall. Ich kann mich schon bald nicht mehr auf die Straße trauen, glaube ich. Sonst bist du wer ist das? Der schlechte Verlierer, der in den Finals jetzt schlecht über die Finals-Gegner redet. Wieso steht doch 1-1? Och. Okay. Alles klar. Ja, hast recht, aber. Lassen wir das. So, mit Hängen und Würgen die Finals gewonnen gegen diesen absoluten, ja, wie sagt man, die Arschaufreißerei aus dem letzten Jahr. Ja, gefühlt waren die Spurs irgendwie in den letzten 2 Jahren das bessere Team. Auch wenn es mir das schwer fällt zu sagen, muss ich ganz ehrlich Ja, gewonnen gestehen. ist gewonnen, ne? Ja, gewonnen ist gewonnen, da hast du recht. Egal wie hässlich und sonstiges. Ähnliche Sachen wird sich wahrscheinlich auch Cuban denken. Mark Cuban hat in dieser Woche so ein bisschen wieder das Maul aufgerissen, sage ich jetzt mal, was er ja immer ganz gerne macht. Er denkt sich auch, Gewinnen ist Gewinn, auch wenn wir gegen die hässlichen, in Anführungsstrichen, Ost-Teams gewinnen, dann stehen wir in der Tabelle wohl wahrscheinlich besser da. Er hat nämlich folgenden Vorschlag gemacht. Wieso denn nicht die Mavs, die Spurs, die Rockets und die Pelicans in den Osten wechseln? Und dafür kämen die Chicago Bulls, die Indiana Pacers, die Pistons und die Bucks in die Western Conference. Ja, wieso passiert das nicht? Fändest du das prinzipiell sinnvoll, was er da vorschlägt? Also Texas in den Osten zu packen und den, ja, was ist das? Den nördlichen mittleren Westen, so diese Lake-Städte, in den Westen zu packen. Wenn jemand so eine Idee auf den Tisch bringt, dann muss es einfach Cuban sein. Ja, so ganz uneigennützig auch, ne? Ja, natürlich. ihn interessiert natürlich da nur das Gebilde der Conference und möchte das natürlich ausgleichend gestalten. Deswegen schickt man die Bulls und die Pacers in den Westen. Natürlich. Aber gut. Ich weiß nicht, ob sowas überhaupt sinnvoll wäre. Ich meine, wenn man ein bisschen zurückdenkt, als MJ die Liga dominiert hat, war der Osten, glaube ich, stärker einzuschätzen als der Westen. Und ich glaube, dass es in den nächsten 10, 15 Jahren wahrscheinlich auch wieder ziemliche Schwankungen geben wird und dass der Osten dann eventuell auch mal wieder besser dastehen wird. Deswegen, aber ich halte allgemein von diesem Hin- und Her-Verschieben sowieso nicht viel. Also ich halte das eher für ein kleines Hirngespinst und ein kleines oder einen kleinen Hoffnungsschimmer, den der Herr Cuban hat, um dann eventuell mit einer nicht so tollen Bilanz trotzdem gut dazustehen. Ja. Also. No hate gegen die Mavs, nur gegen Cuban. Aber der mag uns Heedles auch nicht. Ja, so sieht's wohl aus. Ja, also. Worauf gehe ich jetzt ein? Ich weiß generell nicht, warum man sagt, die Texas-Teams müssen rüber. Irgendwie verstehe ich das nicht, warum. Muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich sehe da einfach keine Notwendigkeit für, weil im Grunde sind auch die Conferences oder die Divisions, außer jetzt beim American Football, das ist jetzt nochmal eine andere Sache, weil sich da irgendwie zwei Ligen, soweit ich weiß, fusioniert haben und da teilweise Dallas mit New York und, weiß ich nicht, Philly und Washington in einer Conference spielt oder Division. Der eigentliche Zweck dahinter ist ja, dass man sich Reisestrapazen irgendwie ein bisschen erspart. Also liegt ja auch nahe, dass vielleicht Brooklyn und New York und Philly und Boston, die ja irgendwie mehr oder weniger nur 4-5 Autostunden voneinander entfernt sind, dann auch häufiger gegeneinander spielen als jetzt gegen San Antonio oder so. Ja, und wie du schon gesagt hast, also ich kann mich auch an Zeiten der 90er erinnern, wo es halt klar immer auch ziemlich starke West-Teams gibt. Also ich kann mich an eine ähnlich schwache Phase des Westens jetzt nicht erinnern, so wie sie, weiß ich jetzt nicht, in den letzten paar Jahren da im Osten gewesen ist. Das kann man mich gerne korrigieren, so lange bin ich ja auch noch nicht am Start. Aber so zu Zeiten MJs glaube ich auch. Also da waren ja die Danny Heatles waren auch mal phasenweise gut, die Pacers waren mal gut. Im Westen waren es halt die Sonics und die Jazz und die Lakers, die waren ja auch immer irgendwie da und Spurs sowieso. Also gut, war sicherlich mal ausgeglichener, um es mal so zu sagen, aber also jetzt mal ganz im Ernst. Diese ganze Sache, wieso sollten zum Beispiel die Pistons, wieso sollten die in den Westen? Weil Detroit, habe ich glaube ich mal nachgeguckt, liegt noch östlicher als zum Beispiel Atlanta. So, das verstehe ich dann zum Beispiel nicht. Also warum sagt man da nicht wirklich einfach so, und so ist es ja auch eigentlich. Also wir nehmen lineal, setzen das an und gucken, wer liegt im Osten und wer ist im Westen. Wo ist vor allen Dingen Memphis? Memphis ist, glaube ich, circa auf einer Höhe so mit New Orleans. Also die Pelicans würden dann im Osten spielen und die Grizzlies, die, ja, ein bisschen weiter einfach nur im Norden spielen, aber ungefähr so auf derselben Höhe würden dann im Westen sein. Also es ist für mich voll willkürlich. Ich verstehe da persönlich die Idee nicht, die dahinter steht. Keine Ahnung. Also würdest du das dann befürworten, wenn man sagt, wir streichen die Conference komplett und haben eine Tabelle? Nee, ich würde die Divisions vielleicht auflösen und sagen, wir haben eine Tabelle, aber ja, oder so. Je nachdem. Ja, würde ich schon. Also eine Tabelle fänd ich halt, wie gesagt, aus diesen Gründen, da man ja auch unterschiedlich oft gegen Teams spielt, ne? Fände ich das schon doof. Außerdem, jetzt gehen wir mal vom Worst-Case-Szenario aus. Du hättest zum Beispiel in dieser Saison steht in der einen Conference dann Memphis oben Und ich glaube, das zweitstärkste Team dürfte ja aktuell Golden State sein, aber könnte ja auch sein, dass es so ein Team wie Toronto wird. Jetzt total theoretisch, aber ich glaube, die NBA oder die Fernsehstation würden sich keinen Gefallen damit tun, wenn man sagen würde, wir nehmen jetzt, es kommt zu einem Finale zwischen Memphis und von mir aus auch OKC. So, wenn wir jetzt sagen, wir haben nur eine Tabelle und ne? So einfach, wenn so zwei richtig kleine Märkte, ja, irgendwie aus der Pampa mehr oder weniger gegeneinander spielen. Ich glaube, das wären echt mies besuchte, nee, mies, wie sagt man, wenig eingeschaltete Finals dann. Also ich glaube einfach, du musst, dadurch, dass es ja auch da mit der Zeitumstellung ist, musst du das einfach irgendwie so regeln, dass du halt ein Team da aus dem Osten hast, ein Team aus dem Westen und im Optimalfall wäre es dann wahrscheinlich New York gegen LA. Oder Chicago gegen LA oder sowas. Dann kriegst du die halt. Aber warum sollte da einer, sage ich jetzt mal in New York, der größte Medienmarkt ist, warum sollte der für Memphis OKC, was wahrscheinlich 2 Stunden später starten würde, also irgendwann um 9 oder so, warum sollte er sich dafür die Nacht um die Ohren schlagen? Also ich glaube nicht, dass da viele dann einschalten würden. So rein aus wirtschaftlicher Sicht würde ich das jetzt schon ablehnen, irgendwie diese Idee mit der Einheitstabelle und mit dieser potenziellen Gefahr, dass man da, oder Utah, überleg mal, du hast Utah gegen Memphis. Ich weiß, Ja. das würde nie passieren, aber das wär so krass, glaube ich. Nee, war jetzt auch nicht meine Idee. Ich hatte das gelesen, ich weiß nicht mehr wo. Das war ein Kommentar, irgendein User-Kommentar. Und ich bin da eigentlich ganz bei dir, aber ich fand den Gedanken, dass man mal darüber eventuell spricht, fand ich ganz interessant. Und wenn wir sowieso schon über den Vorschlag von Cuban reden, hat Ja, das ja gerade gepasst, ne? natürlich. Ich sag mal, das ist jetzt vielleicht so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, so ein bisschen links, so einfach so, alle sollten gleich sein und alle gleiche Behandlung und alle gleichen Chancen, gleichen Rechte, wie auch immer. So, wenn man jetzt wirklich diese Einheitstabelle hätte und jeder spielt einmal auswärts, einmal heim, ne, so Bundesliga-mäßig, ja, hast du weniger Spiele erstmal. Wäre natürlich, würden sich die Besitzer auch denken, wäre doof, aber prinzipiell wäre es ja keine schlechte Sache, muss ich ja auch sagen. Also, Und warum die nicht Spieler würden einfach, sich freuen. ja, die Weniger kriegen dann Spiele. für weniger Spielzeit das gleiche Geld, ne? Nur die Owner lassen dann so ein bisschen Einnahmen liegen. Das stimmt. Aber ja, nee, also, wie gesagt, wenn man mal diese komplette wirtschaftlich mit Einschaltquoten, mit Tickets, die verkauft werden, etc. Super, also warum nicht? Klar, bin ich voll da. Vor allen Dingen, weil, gut, ey, wie lange bin ich geflogen von LA nach Atlanta? Irgendwie 5 Stunden oder so? Das ist jetzt auch nicht die Welt. Das stimmt. Also ich meine, wenn wir hier Champions League einmal die Woche haben, da bist du manchmal, wenn du von London nach Istanbul oder nach St. Petersburg musst, bist du auch gut dabei, ne? Also ich weiß nicht. Also da bin ich auch so ein bisschen. Finde ich, sollte man sich auch ein bisschen von dieser Oldschool-Sache da lösen, dass man da den Reisestress minimieren will. Lieber weniger Spiele. Ey. Der Reisestress ist doch gar kein Problem mehr dann eigentlich. Aber Ja. gut, das ist ein anderes Thema. Ja, aber trotzdem macht Jugend einfach keinen Sinn. So. Ich check das halt nicht. Also. Macht die Person an sich keinen Sinn oder sein Vorschlag? Naja, die Person macht schon Sinn. Also ich. Eigentlich finde ich ihn gar nicht, also ich finde ihn schon bekloppt, aber ich glaube, ich finde das eher ein bisschen positiver bekloppt als zum Beispiel du, wenn er sagt, er hat die Heat schon immer gehasst. Ich glaube, das war bei dir nicht so das Ding, worauf du angesprungen bist. Ich habe die letzten 4 Jahre, ich glaube, 95% des Tages auf Twitter oder sonst wo irgendwie Anti-Heat-Kommentare gelesen. Ich bin abgehärtet. Nein, aber Ja. Cuban an sich finde ich, ich finde ihn okay. Ich finde es cool, wie er ja als Fan eigentlich trotz Owner sein immer noch mitfiebert und alles für sein, ja, sein Team gibt. Und das finde ich stark. Auch wenn er manchmal etwas dusselige Äußerungen tätigt, aber gut. Es sei ihm verziehen. Ich finde es halt dusselig, dass die Pacers und die Pistons wechseln sollen, weil da Bucks macht Sinn. Bucks liegt ja, also Milwaukee liegt ja ziemlich westlich und zum Beispiel die Chicago, wie heißen sie, Blackhawks, die spielen beim Eishockey auch in der Western Conference. Also Chicago ist ja mittlerer Westen, ist ja irgendwie so, ja, mittendrin. Vor allen Dingen so, was große Städte angeht, gibt es da ja zwischen Chicago und, weiß ich jetzt nicht, Phoenix oder Texas halt, gibt es ja wenig. Von daher, damit könnte ich leben, aber Detroit und Indiana, schwierig. Dann vor allen Dingen im Tausch für die Texas-Teams, also, ne. Nö, ja, finde ich doof. Finde ich doof. Aber einfach mal so, wenn man da wirklich irgendwie neu ansetzen wollen würde oder wenn es mal irgendwie zu einem erneuten Umzug kommen sollte, zum Beispiel, dass die Bucks jetzt die Sonics werden, was ja, soweit ich weiß, nicht gänzlich ausgeschlossen ist, da die Arena oder ja, der Auftrag für die neue Arena in Milwaukee ja immer noch nicht zustande gekommen ist. Einfach, ey, vier Divisions, zwei Conferences, mit einem Lineal drangehen, Nord, Süd, Ost, West, fertig. Also, dann haben wir wahrscheinlich die Pelicans oder die Grizzlies in der Eastern Conference, wenn die Bucks raus wären. Und ich glaube, das wird die Conference dann auch schon mal, zumindest aktuell oder in den nächsten 2, 3 Jahren, bisschen attraktiver machen, würde ich sagen. Wobei Es Milwaukee könnte so natürlich einfach auch, sein. ja, ist. Nee, aber komm. Genug Gelaber über Cuban und seine fixen Ideen. Anderes Aber wir Thema. müssen auch dem Mann Plattform bieten in unserem Natürlich, Podcast. selbstverständlich. Einem anderen Mann müssen wir auch Plattform bieten, weil der ist einfach der beste Basketballer der Welt, auch wenn es einige nicht hören wollen. LeBron. James. Ist jetzt ein bisschen was her, weil, wie gesagt, der Podcast hat sich ein bisschen verschoben, aber LeBron hat ein bisschen den Spielertrainer raushängen lassen. Und das war ja auch so der eigentliche Grund, glaube ich, warum wir den Podcast machen wollten, weil du wieder gesagt hast, ey, ich habe eben etwas auf einem großen deutschen Basketballportal gelesen. Da sind vier, lass uns sie Experten nennen, die ihre Expertise untereinander austauschen. Und So viel einer. Lügen in einem Satz. Ja, ey, keine Kollegen dessen, aber ich. Kollege, jetzt geht's los. Ich versuche es so neutral wie möglich zu machen. Und du hast mir, als ich in einer Vorlesung saß, hast du mir einen Abschnitt geschickt von einem Experten. Nicht mal in der Uni hast du Ruhe vor mir, ne? Nee. Aber okay, ich kann ja mein Handy auch in der Tasche lassen. Hast du Hallo? mir. Ja? Was? Hallo? Du kannst mich doch nicht einfach in der Tasche lassen. Ach, so meinst du das? Nee, natürlich nicht. Was hat er denn jetzt gesagt? Er hat irgendwie gesagt, LeBron, wenn er wirklich zu den ganz Großen gehören möchte, dann soll Ganz, er. ganz, Moment, ganz, ganz großen Ach war das, so. war der, Moment, ich hab, wenn ich jetzt mein Handy zur Hand hätte, ne? Ist ja auch egal, aber ob ganz oder ganz, ganz oder der Größte aller Zeiten oder einer der Größten aller Zeiten, geschenkt. Ja, auf jeden Fall, es ging ja um diese Situation, dass er den Spielertrainer hat raushängen lassen. Ich glaube, im Spiel gegen die Spurs war es ja, als Cleveland, ja, irgendwann im Spielverlauf, also ich glaube, das war nicht am Anfang, einen Timeout genommen hat und er sich so ziemlich vor der David Blatt halt gestellt hat und mit dem Team geredet hat. Was ist denn jetzt so deine Meinung? Also, warum hast du dich da so echauffiert über diese Aussage des Experten, der da mit anderen Experten die Expertise ausgetauscht hat? Das macht mich auch zum Experten hier. Ja, was mich so aufgeregt hat, ja, der Wortlaut, den sogenannter Experte, Ich kenne ihn noch nicht mal seinen Namen. Also selbst wenn ich jetzt wollen würde, könnte ich ihn nicht benennen, aber brauchen wir dazu gar nicht. ich könnte es jetzt vorlesen, weil ich Nee, nee, Deutsch nee, habe, komm, aber also lassen wir das. das wollen wir natürlich auch nicht. Nee, ja, was mich so geärgert hat, war die Tatsache, dass oder wie er das ausgedrückt hat. Er kann ja gerne der Meinung sein, dass LeBron zwar Leader auf dem Feld ist, aber ansonsten dem Coach zuzuhören hat und dem Coach ja sozusagen die Anweisung machen zu lassen, aber dass man dann wieder auf dieses Thema von wegen, wenn er zu den ganz Großen gehören möchte und bla bla bla und einfach mal die Klappe halten, so salopp gesagt, und spielen, weiß ich nicht. Ich finde, das hat irgendwie durch solche Aussagen und durch solche, ja, wie soll ich sagen, durch solche, ja, Äußerungen halt, entsteht halt auch hier in Deutschland ein gewisses Bild über Spieler, und das ist jetzt nicht nur auf LeBron bezogen. Ich fand das halt so ein bisschen, weiß ich nicht. Es war irgendwie, total, ja, Hate kann ich jetzt auch nicht sagen, aber es war halt übertrieben, was da so geschrieben worden ist, in meinen Augen. Weil ich bin nämlich komplett der anderen Meinung, man muss sich mal überlegen. Blatt ist ein Rookie-Coach, der vorher nur in Europa gecoacht hat. Das auch sehr erfolgreich, muss man natürlich auch sagen. Und er versteht das, was er da macht. Aber wenn ich als Trainer, als Rookie-Coach, einen LeBron James an meiner Seite habe, dann überlasse ich ihn ja auch ein bisschen mehr Verantwortung. Und wenn LeBron dann auf dem Feld merkt man halt auch, ob es gerade läuft oder nicht. Wenn man dann von sich aus sagt, lass uns mal eine Timeout nehmen und ein bisschen was besprechen. Und wenn LeBron dann auch spricht, finde ich, da spricht überhaupt nichts gegen, weil das macht auch irgendwo ein Leader aus, der merkt, wir brauchen mal ein kurzes Break, wir müssen kurz was besprechen, um dann mit einem frischen Wind in den Rest der Partie zu gehen. Und ich weiß nicht, warum man da jetzt so ein großartiges Thema draus machen muss. Ich meine, das hat Kevin Garnett hat es schon getan, das hat ein Paul Pierce getan und das haben andere Größen auch schon getan. Deswegen verstehe ich nicht, warum man ausgerechnet bei LeBron James wieder so ein Fass aufmachen muss. Ja, also du sagst, du sprichst schon so ein paar Dinge auf jeden Fall an, die ich auch so hätte sagen wollen oder hätte sagen können. Ich finde es halt auch be bemerkenswert, man muss sich jetzt mal auch vor Augen halten, wer der Gegner in diesem Spiel war. Es waren nun mal die San Antonio Spurs. Und bei allem Respekt, den ich für Coaches habe, und da bin ich auch relativ oldschool, deswegen mag ich auch so Leute wie Lionel Hollins ziemlich gerne. Ja, ein Coach ist eine Autoritätsperson. Ja, man soll die Fresse halten und auf den Coach hören. Weil in der Regel weiß der Coach schon mal, was das Beste ist. Aber wenn ich halt in der Situation bin, auch als Spieler, und ich heiße nicht LeBron, und ich habe halt einen Rookie-Coach, der ist, ich glaube, in Amerika auch mal so ein bisschen aktiv gewesen, College, High School etc. Aber ist halt als amerikanischer Israeli, weiß ich nicht, hauptsächlich in Europa bisher aktiv gewesen, hatte offensichtlich auch, und das hat er sich ja eingestanden, ein paar Startschwierigkeiten. Und ich habe dann in einem solchen Matchup gegen die San Antonio Spurs diesen Rookie-Coach mit Startschwierigkeiten etc. Und ich habe da LeBron James, den besten Spieler der Welt, der in den letzten 2 Jahren, wie oft gegen die Spurs gespielt hat, 15, 16, 17 Mal. Oh, summa summarum. Ich glaube auch, ich weiß es nicht, ob LeBron James, der hat ja kein, wie heißt es, kein Playbook oder so in der Hand oder hat irgendwas auf eine Tafel gemalt, soweit ich weiß. Nee, Aber das war einfach nur eine Ansage. genau, einfach mal davon abgesehen, zu dem Punkt komme ich eventuell gleich noch. Von daher streich das von daher abgesehen. Einfach so jetzt, da würde ich schon mal als Teammate genauso zuhören wie auf den Coach. Jetzt kommt mal davon abgesehen, ist es auch manchmal, ich glaube, es war relativ früh in der Partie, von daher ist das jetzt vielleicht nicht so das krasse Argument, aber so auch jeder, der mal vielleicht selbst Teamsport oder so betrieben hat, der wünscht sich ja auch manchmal, dass der Captain, der Leader, der Führer darf man irgendwie auf Deutsch nicht sagen, deswegen sage ich mal Leader, dass der einfach sich mal hinstellt und sagt, okay, Arsch aufreißen jetzt so. Motivation halt. Auf eine andere Art und Weise, wie es halt ein Coach kann. Und das fand ich eigentlich persönlich immer relativ abwechslungsreich, weil es bringt ja irgendwie auch nichts, wenn wir vorm Spiel was vom Coach gehört haben, wir im Spiel einfach ein bisschen verkacken, der Coach dann wieder mit seiner Theorie ankommt und wir es einfach nicht in die Praxis umsetzen können. Ich finde, dann kann man auch ruhig mal zu anderen Mitteln greifen. Von daher, ich finde es legitim, dass LeBron das gemacht hat. Nichtsdestotrotz, wenn Blatt damit ein Problem hat, und ich glaube, er hatte damit irgendwie schon ein bisschen Problem, dann muss man das hinter den Kulissen klären. Und dann sollte das vielleicht in Zukunft auch nicht wieder vorkommen. Aber, ey, es waren die Spurs, weißt du? Also David Blatt, selbst wenn er so viel Videostudium betrieben hat, ne? LeBron James, Alter, wie viele Minuten stand er gegen Tim Duncan, Kawhi Leonard, Tony Parker auf dem Parkett? Also ich glaube, seine Erfahrungswerte, die kriegst du nicht irgendwie durch 10 Stunden Videostudium in irgendeinem Kellerraum in, weiß ich nicht, unter der Quicken Loans Arena irgendwo. Das ist so mein Take. So. Also ich verstehe es voll und ich glaube, ich hätte das auch als Teammate gut gefunden. Aber klar sollte man irgendwie die Autorität des Coaches schon respektieren. Und wenn er damit ein Problem hat, dann muss man drüber reden. Nee, ich verstehe ja auch, wenn man das Argument anführt, dass man dann so ein bisschen die Autorität des Coach untergräbt. Verstehe ich vollkommen, wenn man das dann sagt. Aber du hast es halt gesagt, LeBron und die Spurs, das ist schon zu den ersten Jahren in Cleveland. Das war schon damals eine ganz spezielle, ja, kann man sagen, Beziehung. Das ist bei den Heat nur noch extremer geworden, vor allem durch die beiden Finals-Serien und überhaupt. Und wie du sagst, er hat halt auch das Gewisse, was man gegen die Spurs braucht, um eventuell da noch 1% bei jedem Spieler rauszukitzeln, so. Aber das Gleiche hatten wir ja auch in Miami in seinem ersten Jahr. Eric Spoelstra, klar, gut, war auch Rookie-Coach. Ich glaube, LeBron kennen wir alle, wenn er auf der Bank ist oder wenn er halt mal nicht gespielt hat, dass er mehr oder weniger an der Seitenlinie stand und das Team angefeuert hat, Anweisungen gegeben hat. Und ich glaube, er und Spoelstra hatten im ersten Jahr auch ihre kleinen Schwierigkeiten, weil man ja nicht unbedingt wusste, wer jetzt das Alpha-Männchen sozusagen in der Hierarchie ist. So, dann hat man sich zusammengesetzt, hat das geklärt und danach waren die beiden ein Herz und eine Seele. Und ich glaube, so wird das jetzt auch mit Bled und LeBron ablaufen. Weil, wie gesagt, fähiger Coach, der halt nur noch keine Erfahrung hat, die aber dann ein LeBron James ins Spiel bringen kann. Und wie gesagt, er stand da ja nicht irgendwie und hat dann irgendwo was draufgemalt, einen Spielzug draufgezeichnet oder wie man es gerade machen muss. Das war einfach eine reine Motivationsrede in meinen Augen. Und ich finde, dafür ist im Spiel nun mal keine Zeit, wie in anderen Sportarten das zum Beispiel möglich wäre, dann dafür eine Auszeit zu nehmen, kurz anzusprechen, was gerade nicht läuft, was vielleicht besser gemacht werden muss, finde ich völlig okay. Und dann finde ich auch, dass man da eventuell, weil es halt ein gewisser Spieler ist, ein größeres Fass aufmacht, als wenn es jetzt ein anderer Spieler gemacht hätte. Klar. Und das finde ich halt so ein bisschen, weiß ich nicht, hilft halt nicht, das Bild von LeBron, was man in den Medien oft verkauft bekommt und in den Köpfen anderer dann zu verändern, Ja, das wenn stimmt, es klar. eigentlich gar nicht mehr so ist und ja gut. Ja, was sagst du generell zu LeBron? Grund auch Ja. für die Karriere, ja, wobei, ich weiß jetzt gar nicht, haben sie zwei Spiele in der Serie gewonnen? Ich glaube wohl, ne? Also, oder drei, weiß ich gar nicht. Aber Ja, letzte definitiv Woche läuft es ja 3 zu nicht. 3-0. Nee, das stimmt. Ne? Also, wie hast du denn, du hast ja ein paar Spiele gesehen, wie hast du das denn so wahrgenommen, die Leistung auch von, gerade von LeBron? Ich glaube, LeBron steht derzeit unter mehr Druck als in den ersten Jahren in Cleveland und in Miami zusammen. Wegen halt diesem ganzen Homecoming und die ganze Stadt irgendwie ist jetzt noch fokussiert auf LeBron. Der trägt noch mehr Last und dann läuft halt im Team noch nicht. Dann hast du einen Kevin Love, Kyrie Irving, die ohne Zweifel talentierte Spieler sind, aber halt auch noch sehr unerfahren sind. Wenn es dann in die Playoffs geht, die haben noch keine Playoff-Minute gespielt. Und ich glaube, darunter leidet so ein bisschen seine Leistung und dass LeBron im Moment nicht auf seinem höchsten Leistungsniveau spielt, das wissen alle, die mal ein, zwei Cavs-Spiele gesehen haben. Und ich glaube halt, das hängt viel mit seinem Kopf zusammen. Ich glaube, wenn er mit sich selbst im Reinen ist und wenn er auch wieder anfängt, diese Führungsrolle, er hat am Anfang gesagt, das ist Kyries Team. Ohne respektlos Kyrie Irving gegenüber zu sein. Ich liebe den Kerl. Aber das ist der größte Schwachsinn überhaupt. Wie gesagt, der hat noch keine Playoff-Minute gespielt. Der hat in Cleveland nicht wirklich, klar, er hat sich irgendwo gesteigert, aber die letzte Saison war nicht gut. Das müssen wir auch ganz klar sagen. Und ein Spieler mit solchen Defiziten in der Defensive, den kannst du nicht als Leader des Teams hinstellen und schon gar nicht, wenn du als vierfacher MVP und zweifacher Champion zurückkommst. War so ein bisschen Understatement und ich glaube, LeBron weiß jetzt auch, dass er mehr Verantwortung übernehmen muss, aber übernimmt sich halt in manchen Situationen, weil er zu viel will. Jetzt können wir das Spurs-Spiel schon zum Beispiel wieder können wir zum Beispiel als Beispiel nehmen. Da gab es ja kurz vor Schluss die Szene, als er den Turnover verursacht hat, wo ja auch wieder der große Aufschrei war und er sozusagen das gespürt im Netz war, aber gut. Ich glaube, ganz ehrlich, wenn er jetzt in Miami geblieben wäre oder nie von Cleveland weggegangen wäre, dann wäre ihm das niemals passiert. Aber diese ganze Gesamtsituation, die hat irgendwie genauso gepasst. Die Spurs sind, wie gesagt, das ist eine besondere Beziehung, die er zu denen hat. Dann Druck die letzten Sekunden und dann kamen auch wieder diese LeChoke-Sprüche und überhaupt, wie man es halt so kennt. Und du kannst, man kann ja sagen, was man will. Spieler bekommen das, auch wenn sie immer sagen, sowas lese ich mir nicht durch. Natürlich lesen sie sich das durch. Natürlich bekommen sie mit, was die Fans in sozialen Netzwerken über sie sagen. Und du kannst mir erzählen, was du willst. Du kannst noch so eine harte Schale haben. Irgendwo trifft dich das auch. Und irgendwo arbeitet das auch in dir. Und ich glaube, im Moment kommt alles so ein bisschen auf LeBron zusammen. Und ich glaube, die 10 Pfund oder 15 Pfund, die er da abgenommen hat, in der Offseason, sollte er sich schnell wieder antrainieren, weil aufposten ist im Moment auch nicht so das, was wir von ihm gewohnt sind. Ich glaube, da hat er sich auch so ein bisschen verspekuliert. Oder was meinst du? Ja. Ich sag mal, ne, LeBron letztes Jahr, und das wirst du, ist ja immer so eine Szene, die ich sehr gerne nehme für Roy Hibberts elitäre Defense, aber generell auch, finde ich, veranschaulicht das, die, oder eine der größten Waffen halt von LeBron, die er auch wahrscheinlich in Vergleichen mit so Leuten wie Bird oder Jordan oder egal mit wem man ihn jetzt vergleichen will, hätte ich jetzt immer als Argument für ihn genommen, halt so seinen Körper, den er unfassbar beschleunigen kann und da einfach wie ein Zug auf dich zugerast kommt. Wenn er zum Ring zieht, dann finisht er. Und der war letzte Saison unfassbar. Ich glaube, der war so fast bei 80%, 78, das sind Werte von den Center träumen teilweise, ne? So heftig. Also so, dieses Jahr ist er halt bei, weiß ich nicht, 65 oder so. Die aktuellen Werte habe ich jetzt nicht. Ich konnte da mir irgendwie auch nur so einen Mittelwert errechnen. Also so, klar, ein Meter vorm Korb ist er immer noch gut. Ist er 68 oder was? Aber gut, also Fakt ist aber, so diese, um nochmal auf diese Roy Hibbert-Szene zu kommen. Also Roy Hibbert ist, und das wissen wir alle oder sollten alle wissen, auch wenn, ne? Roy Hibbert ist ja eh immer so ein spezielles Thema. Einer der besten und auch mit 7'2" und weiß ich nicht wie viel Kilo, einer der mächtigsten Center, die den Ring beschützen können. So. Und LeBron hat einfach gesagt, ich bin LeBron fucking James, geh mir aus dem Weg, so, ne? Ich meine, okay, in dieser einen Szene, die ich jetzt vor Augen hatte, hat das nicht geschafft. Aber er hat's versucht. Er scheißt drauf, ob dann Roy Hibbert steht. Das ist egal, ob dann Larry Sanders steht oder Tim Duncan, Thiago Splitter, der hat ja allein der Block von Thiago Splitter auch noch vor 2 Jahren. Also der musste sich ja mit seinem Körper wirklich nicht mal irgendwelchen Big Men unterordnen. So, ja. Und er hat jetzt einfach das Problem, dass er nicht mal mehr gegen die zweite Garde an Power Forwards wie Kevin Serafin oder so, dass er da lieber wirft, passt, was auch immer. Und das ist einfach so eine Sache, da denke ich mir so, das ist traurig, weil es hat echt immer Spaß gemacht und ich habe es richtig hart gefeiert, wenn LeBron beschleunigt hat, irgendwie vom Perimeter aus und dann einfach gedankt hat, weil er kann erstens geil danken und der ist einfach eine unfassbare Naturgewalt. So, und dass er jetzt nicht im NBA-Vergleich schlecht ist, ist klar, aber für seine Verhältnisse ist das halt auffällig, wenn man sich so mal so die letzten, weiß ich nicht, paar Jahre anguckt, dass er da enorm abgebaut hat, zumindest aktuell. Heftig, wenn man über so eine Zahlen redet und dann es aber mehr oder weniger als in Anführungsstrichen schlecht empfindet, obwohl es eigentlich noch komplett über dem Durchschnitt ist. Ja, natürlich, aber ich meine, LeBron ist ja nicht ohne Grund oder wird nicht ohne Grund als einer der, als der beste Small Forward, Power Forward Kombination, wie auch immer. Die Positionen sind halt, ich weiß, da gibt's Differenzen, was Positionbeschreibung angeht, aber der Beste aller Zeiten wahrscheinlich. So. Und für mich ist er das. Ich habe keinen Spieler, MJ kannst du nicht mit LeBron vergleichen. LeBron ist für mich ein Unikat. So, und das ist einfach auch ein großer Bestandteil seiner Spielweise. Und ich finde es schade, ja, dass er jetzt halt nicht mehr so effektiv ist oder effizient wie in der jüngeren Vergangenheit. Das ist halt das Problem. Und ich hoffe, das kommt irgendwann wieder. Mein Gott, ja. Ein Teller Nudeln vom Schlafen gehen, ist doch egal, die guten Kohlenhydrate. Musst du ja keinen raffinierten Zucker reinpfeifen. Und in der Defense wieder einen Gang hochschalten. Ja, das wäre das nächste Thema. Das wäre das nächste Thema, Wobei aber. da sehe ich das Problem auch einfach im ganzen Team, weil irgendwann denkst du dir auch, du bist der Einzige, der da. Gut, nehmen wir Virgil noch dazu, wenn er seine 25 Minuten auf dem Platz steht. Der Einzige, der so wirklich ja verteidigt und du dann halt so ein bisschen Schein neben dir stehen hast, wenn da Kevin Love halt ein bisschen sich breit macht und Kyrie dann so ein bisschen mitgeht. Aber wirklich, Defense ist es dann halt doch nicht. Und klar, eigentlich sollte das nicht unbedingt passieren, dass man sich davon anstecken lässt. Aber irgendwo ist es auch menschlich, wenn man dann so sagt, komm, dann machen wir einen Korb mehr als der Gegner und ich schule mich ein bisschen in der Defense, ne? Ja. Das Ding ist, ich habe auch nicht das Gefühl, also er hat ja hauptsächlich abgenommen, weil er schneller, spritziger werden wollte, ne? Ich habe einige Spiele der Cavs gesehen, wo ich mir dachte, okay, jetzt hast du entweder in der Defensive wirklich hart gepennt, oder du warst jetzt einfach nicht schnell genug, ne? Irgendeine Rotation verpennt, Pick-and-Roll-Defense, gerade gegen die Mavs. So, ich glaube, oder war das Spiel gegen die Mavs? Ah, ich meine wohl, ich weiß nicht, Mavs? Das kann sein. Boah, jetzt lass mich nicht lügen. Ne, ich glaube, das waren nicht die Mavs. Ist ja auch egal. Haben die überhaupt schon gegen die Mavs gespielt? Das ist jetzt die zweite Frage. Weiß ich nicht. Aber gegen irgendein West-Team. Ne, ich glaube, die haben nicht gegen die Mavs gespielt. Ist ja auch egal. Auf jeden Fall gegen irgendein West-Team, das halt Portland. Irgendwie sowas. Generell, also klar, Defense. Jetzt habe ich heute Morgen nochmal geguckt, da stand jetzt beim Defensiv-Rating Platz 15, das ist Durchschnitt. Das muss man aber sagen, ne, ist ja auch noch früh in der Saison und generell kann man jetzt auch nochmal so ein bisschen Kontext mit reinbringen. Nach der Niederlagenserie gegen Denver ist ein solides Offensivteam, San Antonio ist ein gutes Offensivteam, Washington und Toronto ist ein heftig gutes Offensivteam aktuell. War man halt so auf 26 und da hat man halt verloren, verloren, verloren. Gegen Portland sowieso verloren, auch ein gutes Offensivteam. Utah kann offensiv vor allen Dingen halt schnell spielen. Memphis, New York. So, das sind alles halt Niederlagen gewesen. Jetzt hat man ja diese drei Spiele gewonnen gegen Orlando, Washington und Indiana. Und was ich jetzt so lustig finde, so ich finde dieses Defensivrating hat jetzt Stand heute einfach mal null Aussagekraft, weil du einfach durch diese drei Spiele, wo du gegen Teams gespielt hast, die wohl, ich kenne die Zahlen von denen jetzt nicht, aber gefühlt zu den 10 schlechtesten Teams im Offensivrating gehören, wenn du da irgendwie da versuchst, an deiner Defensive rumzuschrauben. Vor allem gegen Orlando, die ja wenig auf die Reihe kriegen, sage ich mal. Oder Indiana, bei denen 12 Leute verletzt sind und weiß ich nicht. Das Ja. D-League-Team auch auf Krücken läuft, keine Ahnung. Also finde ich auch ein bisschen, da sollte man jetzt nicht zu hoch ansetzen, die Momentaufnahme. Weil ich glaube, die Defense wird problematisch. Da kannst du mir erzählen, was du willst. Selbst wenn die Finals irgendwie erreichen sollten, gegen irgendein West-Team, Golden State, was weiß ich, Portland, San Antonio, die hauen den einen Ding nach dem anderen rein. Also da sehe ich nach wie vor ziemlich schwarz. Ja, wir hatten ja vorhin kurz darüber geredet, dass man da eventuell nochmal einen Trade forcieren sollte, Ja. um da sich zu verstärken. Weil das sieht nicht rosig aus, Ne. was die Defense da ja, an den Tag legt. Aber wir sind jetzt auch irgendwie vom Thema abgekommen, ne? So ein bisschen. Ja, ist mein Verschulden. Das war jetzt nur mal so ein kurzer Abriss von LeBron. Nee, Generell, aber nicht nur Spielertrainer, sondern auch den Spieler neben dem Trainer. allgemein noch nicht wirklich auf dem Niveau, was wir gewohnt sind die letzten Jahre. Ne. Finde ich auch verständlich. Also kein Stress, so sind nur 15 Spiele oder weiß ich nicht, 12. Ich weiß nicht, wie viel die Cavs haben. Aber irgendwann, da war ruhig wieder der absolut überdominante beste Spieler der Welt werden, der er ist. Ja, ich hoffe, das kommt schnell. Dann gucke ich vielleicht auch wieder mehr Cavs-Spiele. Was man jetzt wahrscheinlich auch in der Schlusskategorie des Podcasts raushören wird, da sind die Cavs nämlich bei mir nicht dabei. Es geht um die drei Teams, die bei uns gerade im League Pass so am häufigsten laufen. So auch aus ästhetischen Gründen. Und da spoilere ich jetzt mal und sage, die Cavs sind aktuell nicht dabei. Welche Teams guckst du dir denn gerne an? Fang mal so mit deinem dritten Team an. Mein drittes Team, das sind die Sacramento Kings. Boogie. Ja, Boogie McLemore bringt einfach Spaß, den Jungs zuzusehen. Haben sich gemacht. Und ja, ich schaue den Kings diese Saison überraschenderweise wohlgemerkt gern zu. Ja, ich finde, Buri und du bist ja eh McLemore, ne? Kann man mal machen. Und ich weiß, glaube ich, am Sonntag war es gegen Memphis. Haben die gegen, ich meine, gegen Memphis haben sie gespielt. Leider nicht das Duell Boogie gegen Gasol, aber da war auf einmal Reggie Evans wieder die Härte. Ich weiß nicht, wie viele Punkte er gemacht hat, aber ja, die Kings sind lustig. Also ich hätte sie auch vielleicht nennen können, aber ich habe tatsächlich von ein paar Teams noch mehr Spiele gesehen. Aber ich bin auch den ganzen Tag nur am Basketball gucken, also von daher soll das nichts heißen. Wenn da nicht gerade die Uni zwischen ist. Ja, genau. Oder Freundin, die sagt, nein, ich möchte jetzt aber. Oh, das ist irgendwie so eine neue ProSieben-Serie. Ich kann es nicht mehr hören. Irgendwas mit Mates. Furchtbar. Aber das ist off-topic. Am Platz 3 sind bei mir die Bulls. Halt wegen Jimmy unter anderem, weil ich finde, der macht enorm Bock. Ich finde aber auch ein Pau Gasol, über den, ja, rede ich vielleicht ein bisschen zu wenig, mehr so über seinen Bruder. Der ist ja unfassbar krass, ne? Der ist ja auch offensiv einfach noch mit 34 Jahren immer noch so ein Schlitzohr, ne? Und also ich sehe Gasol echt richtig gerne zu. Find's auch krass so, dass er jetzt nochmal aufblüht, auch defensiv so, ne? Also ich finde, der war jetzt nie irgendwie so ein begnadeter Verteidiger wie jetzt sein Bruder zum Beispiel, aber er läuft auf jeden Fall. Also defensiv brauchbar, offensiv super. Die Bulls, super spannendes Team. Natürlich die Rose, da zittert man bei jedem Drive zum Korb immer noch. Mal gucken, Ja, wann ich leider. das loswerde, aber eine gute Offense auch. Also ich kenne jetzt da auch die Zahlen nicht, aber ich würde mal sagen, die dürften auch definitiv zu den 7, 8 besten Offensiven der Liga gehören. Also dieses Ja, vor allen lange. Dingen durch den West Road Trip, da musste man ja alleine schon eine Menge Ja. Punkte machen. Ja. Ja, so hoch sind sie wahrscheinlich gar nicht. Aber so gefühlt haben sie halt eine bessere, viel bessere Offensive als im letzten Jahr zum Beispiel. Also da war ja wirklich defensiv. Weiß ich nicht. Joakim Noah Triple Doubles und das war's dann schon. Da gibt's ein hier und da, aber so Ja. spektakulär war das nicht wirklich. Wen hast du denn auf zwei? Ja, das Team, was du nicht dabei hast, die Cleveland Cavaliers, aus dem ganz einfachen Grund, LeBron James, immer noch mein Lieblingsspieler, wird sich auch nie ändern. Den verfolge ich, auch wenn es manchmal nicht schön ist, den Cavs zuzusehen. Muss man auch anmerken, aber für LeBron mache ich das. Und ja, deine Nummer 2. Ja, ich glaube, über die Cavs brauchen wir ja nicht weiter reden. Ne? Ich glaube, das haben wir ja zu Genüge Ja. gemacht. Ne, die Warriors. Auf jeden Ja. Fall. Die sind hier auch wieder so Steph. Kann ich mich nie dran satt sehen, wenn der einfach mal diese geilen Pull-up-Threes irgendwie nimmt mit 2 Meter noch von der Dreierlinie entfernt. Einfach richtig kacken, dreist einfach nur. Ich weiß nicht. Also, ich habe bei den Warriors, ist im Grunde, weiß ich nicht, ob es eine Momentaufnahme ist, aber hammergeil, dass irgendwie Steve Kerr die gute Defensive zusammenhält und offensiv einfach da noch ein bisschen mehr zeigt. Ja gut, Klay Thompson, super Saisonstart gehabt. Jetzt verlässt er sich wieder ein bisschen oder überlässt Steph halt wieder auch so ein bisschen mehr die Show und lässt sich gerne anspielen etc. Aber gut, das ist eine Kritik, die andere an ihn anbringen. Ich bringe sie jetzt nicht unbedingt an, weil ich mag das auch einfach, wenn man eine Rolle hat und die ausfüllt. Es müssen ja nicht immer 5 Superstars in einem Team sein. Ja, Ja. und Draymond Green ist, habe ich ja darüber geschrieben, ist für mich auch eine ziemlich positive Überraschung. Deswegen, also Warriors an beiden Enden des Feldes. Für mich wahrscheinlich so der ästhetischste Basketball, der so gerade gespielt wird, muss ich echt sagen. Ja, die Warriors sind bei mir so ein bisschen unterm Radar. Klar verfolge ich den Boxscore, ich gucke mir die Highlights an und so, aber vor allen Dingen nach dem Spiel gegen die Heat brauche ich die Warriors jetzt erstmal nicht mehr. Das war, ja, Curry braucht ungefähr 1,5 Sekunden von Ballannahme zum Abschluss und zum Dreier. Das ist unfassbar, was der Typ echt für einen Wurf hat. Wie du sagst, ein Genuss, dem Spiel zuzusehen. Und werde ich mich jetzt auch in den nächsten, ja, Wochen auch öfter mal hinsetzen und die Warriors anschauen. Wenn ich es nachts nicht schaffe, wegen der Zeitverschiebung, dann halt am nächsten Tag. Aber die Möglichkeiten finden sich sicherlich. Gehe ich auch von aus. Ja gut, jetzt wird's ganz spannend, ne? Ja, ich weiß ja jetzt nicht, wer bei dir steht. Ich habe ja meine beiden Lieblingsteams ausgeklammert. Ich weiß nicht, ob du es jetzt auch gemacht hast. Ach so, hast du, ja gut, habe ich jetzt nicht Ja, unbedingt okay, gemacht. dann ist auch kein Problem. Hättest du eventuell erwähnen können. Ja, mein Gott. Man muss ja sagen, ich habe ja jetzt geschummelt. Weil eigentlich, natürlich laufen bei mir die Nets an jedes Spiel und von Utah habe ich, glaube ich, auch nur zwei verpasst. Also von daher, ja, die beiden Ja wären gut. eigentlich die beiden an der Spitze, aber. Ja gut, überraschenderweise sind es bei mir die Heat. Wirklich überraschend. ja, ich lache, weine und bin wütend und bringe das auch auf Twitter nach außen in der Nacht. Nee, klar, Heat an 1, sollte klar sein. Ja. Ja, Aber wenn du es. weder die Jazz noch die Nets an 1 hast, wen hast du denn da jetzt? Grit and Grind, Marc Gasol, Zeebo, Mike Conley, Tony Allen, Courtney Lee, weiß ich nicht, 50% von Downtown, Alter, die Grizzlies. Vince Ja gut. Carter. Na Ey, gut, Vince muss man Grizzlies. so ein bisschen ausklammern, ne? Der ist Ja, ja noch noch, nicht aber unbedingt. Vince Carter ist immer noch Vince Carter. Da steht immer noch Carter hinten auf dem Rücken, also von daher. Ja Egal. gut, und die Carters sind allgemein Bombe. Ja, genau. Ne? Jigga und so. Ne, Hover. Wie heißt der eigentlich? Jigga, Hover? Ich glaube, kann man beides sagen. Nee, Alter, Memphis ist. Ich weiß nicht, was ich noch über Memphis sagen soll. Ich feiere die so ab. Also, wirklich. Also, ich habe vor Saisonstart hätte ich mir das nicht so vorstellen können. Ne. Ja, ich meine, klar, so Vince lasse ich jetzt noch mal ein bisschen außen vor, ne? Ja. Aber so Zach Randolph letztens auch wieder gegen die Kings, was der da im ersten Viertel oder in der ersten Halbzeit gemacht hat. Marc Gasol ist für mich eh mit Curry so den ich am ehesten im Moment den MVP Award geben würde. Ja, und Conley ist nach wie vor der unterbewertetste ja, Spieler, Point Guard, was auch immer, der Liga meiner Meinung nach. Sowohl offensiv als auch defensiv. Ja, ich hatte letztens wirklich eine Konversation gelesen, wo so ein bisschen seine Defensive in Frage gestellt worden ist. Wo es dann jetzt auch hieß, ja, Patrick Beverley ist doch eindeutig der beste Verteidiger auf der 1, weil er letztes Jahr ins, wie heißt das, All-NBA Defensive First Team gewählt worden ist. Und ich dachte mir, boah, Alter, hab doch meine eigene Meinung, Alter. Benutzt deinen Kopf doch nicht nur, um Cappies zu tragen von 30 verschiedenen Teams. Also ehrlich, also ich meine, okay, ich mag Beverly auch echt. Also ich mochte ihn am Anfang halt nicht so doll, auch weil er sich ja, er hat sich ja nicht wirklich beliebt gemacht da mit dieser Sache mit Russell Westbrook in den Playoffs. Da die ein bisschen die, ja, was heißt ein bisschen, im Grunde die Verletzung verschuldet. Aber Beverly ist halt so ein Typ, ne? Also der ist halt so dieser Pitbull, der dich Full Court guardet und dann musst du damit klarkommen irgendwie. Aber wie gesagt, Conley ist mehr als ein grundsolider Verteidiger. Ist ein echt ein guter, sehr guter Verteidiger auf der 1. Und Ja. bei den Grizzlies passt es einfach. Ich finde, bei denen ist es auch einfach cool, so dass die so durch Kontinuität wirklich gut geworden sind. Ne? Also ich meine, diese Tony Allen, Zebo, Gasol, Conley Connection, wie lange zocken die jetzt schon zusammen? Und dann kommt mal hier und da jemand dazu und viele Sachen klappen halt nicht, so wie Tayshaun Prince oder so, oder klappen nur bedingt. Und jetzt stehen die halt ganz oben, beste Start der Franchise-Geschichte und ich finde, es macht unfassbar Spaß, denen zuzugucken. Ja, ich muss die mir auf jeden Fall mehr geben. Das habe ich aber auch auf meiner To-Do-Liste stehen. Es ist wirklich überraschend, wie die sich wirklich in dieser Saison steigert haben, ne? Also ich hätte mit allem gerechnet, aber damit nicht. Ja, ich würde jetzt lügen. Also ich meine, bei einigen Franchises, zum Beispiel Milwaukee oder Charlotte, darüber haben wir ja im Vorfeld geredet, habe ich mich ja teilweise kritisch geäußert und da hatte ich halt recht. Noch aktuell. Aber bei den Grizzlies habe ich ja auch so gesagt, ja, die werden wahrscheinlich ganz okay, mehr als 50 Siege, aber dann in den Playoffs, habe ich so gedacht, rasten die halt aus und werden wieder ein unangenehmer Gegner, aber dass die wirklich, also ich weiß da auch noch gar nicht so richtig, ja, was so das Rezept jetzt wirklich gegen die ist. Deswegen bin ich kein Coach und kein großer Taktiker, aber die sind um Gottes Willen nicht unschlagbar, aber ich fände es, glaube ich, im Moment gegen die am heftigsten, unangenehmsten gegenzuspielen, muss ich ganz ehrlich sagen. Gut. Mir graut es auch schon davor, dass die Heat nächste Woche irgendwann Oh je. gegen, nicht nur gegen, sondern auch nach Memphis müssen. Grindhouse. Wo, Freu dich wobei, drauf. was mir Hoffnung macht, ist, dass sie die zwei Niederlagen gegen Ostteams bekommen haben. Aber zu Hause, glaube ich, noch ungeschlagen. Ja, ich habe ja auch nur gesagt, was mir Hoffnung macht. Okay. Mann! Ja, ich weiß es aber auch nicht. Guck da nochmal lieber nach, aber ich glaube, die sind zu Hause ungeschlagen. Ja, gut, dann sind wir eigentlich durch für heute. Wurde auch, glaube ich, wieder ein bisschen länger, aber macht ja nichts. Simon hat wieder So. viel Scheiße gelabert. Nee, ich glaube, ich habe heute. Ja, ist egal. Wir haben einfach beide Scheiße gelabert und jeder labert eh Scheiße, weil LeBron ist keiner der ganz Großen und so. Der muss jetzt nochmal sein. Ich würde sagen, demnächst, vielleicht dieses Wochenende schon, müssen wir mal gucken. Fragen-Podcast mal wieder. Ja, Ne? Ist bin immer ich am wieder Start. Zeit. Von daher, ask.fm, nee, ask.fm so, slash Klatsch Podcast oder halt auf Facebook, weiß ich nicht. Wenn ihr das gerade hört, von mir aus auf YouTube irgendwo. Ich lese mir ja eh alles durch oder wir lesen uns alles durch und antworten ja sowieso auf alle Sachen. Also von daher einfach Frage da lassen, die besprechen wir dann am, weiß ich nicht, Freitag, Samstag, Sonntag irgendwann. Und dann bis dahin wünsche ich dir erstmal ja, eine schöne Zeit und viel Erfolg für die Heat. Danke. Kann ich nur zurückgeben? Ja, danke heute Battle of the Boroughs, ne? Ich drück die Daumen. Ja, mir graut's. Aber gut, Melo vielleicht. Triple Double und Netzsieg in letzter Sekunde wegen Game Winner Darren Williams. Ja, damit könnte ich leben. Mello Ich auch. will ich ja nicht strugglen sehen. Das auf keinen Fall. Ich bleib Team Mello bis, weiß ich nicht, bis er irgendwann mal für die Celtics spielt, weil dann kann ich es nicht mehr sein, aber gut, bis dahin bleibe ich auf jeden Fall Mello treu. Ich auch. Gut, dann, ja, wie gesagt, hau rein, bis. You know what's clutch?